Kundgabe 6079. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.10.1954. Gottes mahnende Stimme. Neue Epoche. Lasset die Stimme Gottes nicht ungehört an euren Ohren verhallen, denn es bricht eine neue Zeit an, eine neue Epoche, die ihr wohl erleben könnet, wenn ihr dessen achtet, was Gott selbst euch sagt. Wenn ihr seiner Stimme Folge leistet und euch recht gestaltet, so wie es die neue Epoche erfordert. Denn in dieser werden nur die Menschen auf Erden weilen, die in engster Bindung stehen mit Gott, der dann auch mitten unter den Seinen weilen wird, auf Erden. Und dieser Umgang mit Gott erfordert auch eine Verfassung des Menschen, die eine solche enge Bindung zulässt. Diese aber könnet ihr Menschen erreichen, noch in dieser letzten Zeit. Denn darum redet Gott selbst euch an, dass ihr aus seinen Worten die Notwendigkeit ersehet und auch die Kraft schöpfet, euch selbst umzugestalten zu Wesen der Liebe, ohne die ein Leben auf der neuen Erde undenkbar ist. Was ihr von selbst nicht tut, das solltet ihr tun, wenn Gott es euch ans Herz legt, so eindringlich und fasslich, dass ihr davon beeindruckt sein könnet, wenn ihr nur seiner Stimme achtet, wenn ihr euch seine Worte zu Herzen gehen lasset und sie befolget. Im Lärm der Welt die Stimme Gottes zu hören, bedingt euren Willen. Dann wird sie in euch klingen, direkt, oder ihr werdet befriedigt zuhören, wenn Gott durch seine Boten zu euch spricht. Ihr werdet die Stimme des Vaters erkennen, der um euch besorgt ist und euch helfen will, herauszufinden aus einem Zustand des Todes, der euch das Leben zugänglich machen möchte. Ihr selbst aber müsstet den Weg gehen, der zum Leben führt. Und diesen Weg zeigt Gott euch auf durch sein Wort. Er selbst belehret euch, und seine Belehrungen sind wahrlich klar und unmissverständlich. Und sie können in euch ein helles Licht anzünden, wenn ihr nur ihre achtet und sie nicht an euren Ohren verhallen lasset. Ob ihr es glauben wollet oder nicht, es tritt die Erde in eine neue Entwicklungsepoche ein. Und auch in dieser wird sie von Menschen bewohnt sein, die aber in einem anderen Zustand sein müssen, als ihr es zur Zeit auf Erden seid. Doch es ist für euch noch eine Wandlung möglich. Ihr selbst könnet den Grad erreichen, der ein Verweilen auf der neuen Erde zulässt, doch immer nur mit Gottes Hilfe. Darum ertönet euch seine Stimme immer wieder und ermahnet euch, diese Wesenswandlung anzustreben und in so innige Verbindung zu treten mit ihm, dass ihr tauglich werdet, auf diese neue Erde versetzt zu werden, wenn die Stunde gekommen ist. Denn sie steht euch nahe bevor. Bald ist die Frist abgelaufen, die Gott euch Menschen gesetzt hat auf dieser Erde. Und bald wird sich die Umgestaltung der Erde vollziehen, die eine neue Entwicklungsepoche einleitet. Und alles, was untauglich ist für die neue Erde, wird sein Ende finden und entsprechend seiner geistigen Reife wieder gebannt werden in neuen Formen. Höret auf die Stimme Gottes, die euch mahnet und warnet, auf dass ihr zu jenen gehöret, die sein Wille errettet, die er am Ende versetzet in das Paradies der neuen Erde. Amen.